Meine Damen und Herren, vom Altern der neuen Musik zu reden, scheint paradox. Aber inmitten des beängstigenden Weltzustandes zeigt Symptome der schlechten Befriedung, was sein Wesen hat an der Kündigung des Einverständnisses und sein Recht an der Gestaltung dessen, was die konventionelle Oberfläche des Alltags verdeckt und was sonst zum Schweigen verdammt wird von eben jenem Kulturbetrieb, zu dessen Sparte auch die neue Musik zu werden droht. Dem hämischen Einwand der Reaktion in die Moderne habe Scholastik sich eingeschlichen und breite sich unversehens aus, lässt sich begegnen nur durch eine kritische Selbstbesinnung, wie sie bereits im Sinn des Phänomens liegt. Unvereinbar mit seinem Begriff ist der Ton des Affirmativen, die Bestätigung eines Bestehenden, wäre es auch das beliebte Sein schlechthin. Als Musik zum ersten Mal an all dem gründlich irre ward, wurde sie zur Neuen. Der Schock, den diese Musik in ihren heroischen Zeiten, etwa bei der Wiener Uraufführung der Altenberglieder von Alban Berg oder der Pariser des Sacre du Printemps von Stravinsky, dem Publikum versetzte, ist nicht bloß, wie die gutartige Apologie es möchte, dem Ungewohnten und Befremdenden als solchem zuzuschreiben, sondern einem Aufstörenden und selber Verstörten. Wer dies Element abstreitet und beteuert, die neue Kunst sei doch gerade so schön wie die traditionelle, erweist ihr einen Bärendienst. Er lobt an ihr, was sie selber verschmäht, solange sie unbeirrt dem eigenen Impuls nachhorcht. Mit dem Altern der neuen Musik ist nichts anderes gemeint, als dass dieser Impuls in ihr verebbt. Sie gerät in Widerspruch zu ihrer Idee und büßt deshalb auch die eigene ästhetische Substantialität und Stimmigkeit ein. Die Stabilisierung der Musik, die Gefahr des Gefahrlosen, hat sich nach dem Weltuntergang noch verstärkt. Keineswegs aber hat, wie ein anderes Klischee es haben möchte, der gärende Most sich zu reifem, süßem Wein abgeklärt. Es sind nicht etwa anstelle der Exzesse einiger Stürmer und Dränger nun die gültige Leistung, das runde Meisterwerk getreten. Das Verlangen danach gehört selber zum Bereich jenes Konformismus, den die neue Musik aufkündigte. Während die Epigonen der Moderne, denen man heute auf Schritt und Tritt begegnet, vergessen, was das Ganze eigentlich sollte, nimmt die Qualität, die Verbindlichkeit der Gefüge ab. Beides, das Nachlassen der inneren Spannung und das Nachlassen der gestaltenden Kraft, entspricht sich und hat wohl die gleiche Wurzel. Schwerlich wird einer behaupten wollen, dass in irgendeinem Betracht die Produktion um die Mitte des 20. Jahrhunderts dem Piero Lunaire, der Erwartung, dem Wozzeck, der Lyrik Webens oder den frühen Ausbrüchen von Stravinsky und Bartok überlegen sei. Selbst wenn unterdessen das Kompositionsmaterial von Schlacken, inhomogenen Rückständen des Vergangenen gereinigt ward und wenn etwas wie die Möglichkeit eines neuen, strengen Satzes sich eröffnet, lässt sich fragen, ob solche Reinigung von allem störend Einfallenden unbedingt der Sache dient und nicht eher einer puritanischen Gesinnung, in deren eifernden Bemühungen um Konsistenz ein allzu bündiges, gewaltsames und kunstfeindliches sich anmeldet. Jedenfalls sind jene Errungenschaften des Materials kaum der Qualität der Werke zugute gekommen, die sie verwehrten. Man muss schon einen unbelehrbaren Glauben an den geradlinigen Fortschritt huldigen, um zu überhören, wie wenig seit den frühen 20er Jahren fortgeschritten ward, wie viel verloren ging, wie zahm, in manchem auch arm die meiste Musik unterdessen geworden ist.